Scheiße, doch ich arbeite hier. Erzähl den Kaugummis von meinem Heimatland. Und hier kommen die Tränen, niemand will mich verstehen. Meine Sprache ist platt, meine Heimat das Matt. Ja, ich lieb dieses Land, meine Mutter kann. Ich hab Heim, ich hab hier, darum trage ich bei mir einen Flachmann voll Sand von der Waterkant. Flachmann voll Sand von der Waterkant.